seh ich stets das gleiche Bild, wie aus Nachtgesteinen jener faden Leben quillt. Reckt die Stadt die Glieder, streck ich die meinen auf, und von den nassen Dächern steigt der erste Rauch. Für heute ausgedient.